Die Autonomen machen keine Fehler, sie sind der Fehler. Zitat 1. Denn für die, die keine Kraft mehr haben, gibt es bei uns keinen Platz, und das weiß jeder. Denn die, sagt er leise, die neu zu uns hinzukommen, meinen, sie seien die Größten. Und die, die keine Kraft mehr haben, verschwinden still und heimlich und werden nicht mehr gesehen. Von Michael Wildenhain aus Die kalte Haut der Stadt. Zitat 2. Die Verbindung mit denen, die vor uns am Werk gewesen waren, war immer gleichbedeutend mit einer Eröffnung des Weges ins Zukünftige. In diesem Sinn sind wir Traditionalisten, sagte Katz. An nichts Kommendes können wir glauben, wenn wir Vergangenes nicht zu würdigen wissen. Von Peter Weiß aus Die Ästhetik des Widerstands. Pünktlich zum Ende des autonomen Sommerlochs nehmen die Überfälle auf AusländerInnen an Quantität und Qualität offene Unterstützung in Hoyerswerda zu. Gleichzeitig wird auf der Ebene der offiziellen Politik über eine Verschärfung des Asylrechts debattiert und die Angriffe auf AusländerInnen werden als Anlass genutzt, diese Verschärfung durchzusetzen. Die Autonomen, die bisher noch einen ungefüllten Terminkalender für den Herbst hatten, reagieren wie immer bei aktuellen Anlässen wie ein aufgeschreckter Hühnerhaufen. Hektisch wird versucht, all das wettzumachen, was die Monate vorher unterblieb. Kontakte zu Flüchtlingen werden geknüpft, Verstecke für diese organisiert, Demos durchgeführt, einem Busunternehmen, das die Flüchtlinge in die Ex-DDR gegen deren Willen verfrachtet hat, mehrere Busse abgefackelt. Politisch langfristige Konzepte werden kaum diskutiert. Stattdessen verschärfen sich die Konflikte zwischen der aktionistischen und der politischen Fraktion. Dabei widersprechen diejenigen, die sich bei jedem Anlass Scharmützel mit den Bullen liefern, nicht autonomer Theorie, sondern sind deren konsequentester Ausdruck. Wenn sowieso keine bewusste Planung möglich ist, taktische Zurückhaltung an einem Punkt nicht mit der langfristigen Einbindung von mehr Menschen in unsere Arbeit wettgemacht werden kann und auf der anderen Seite die Aktionen bei jedem Anlass auch nicht schaden, denn auch die größten Kritikerinnen kommen mangels Alternative wieder zur nächsten Demo, warum soll dann nicht jede noch so zufällig günstige Situation für militante Aktionen genutzt werden? Was wir damit sagen wollen: Die Flüchtlingsarbeit unterscheidet sich in keiner Weise von den anderen Kampagnen der Autonomen, wie die Interim in ihrem Vorwort zu unserem Kampagnen-Heinz gemeint hat. Im Gegenteil, in gewisser Weise kulminiert hier eine falsche Politik. Dazu später mehr. Wir wollen keineswegs einzelne Kampagnen kritisieren, sondern die grundsätzliche Arbeitsweise. Seltsamerweise haben uns diejenigen, mit denen wir über unsere Artikel gesprochen haben, weitgehend recht gegeben, aber die Kampagne, in der sie selbst gerade mehr oder weniger zufällig stecken, davon ausgenommen. Unsere Papiere sind eine Art Austrittserklärung aus den Autonomen. Persönliche Erklärung des halben Heinz Schenk. Ich habe seit 6 bis 7 Jahren Politik in autonomen Zusammenhängen gemacht. Die ersten beiden Jahre waren dabei typische Jungsponti-Jahre. Chaotische Lebensweise, Tendenz zur Selbstmarginalisierung, Aktionismus. Danach war aufgrund mangelnder persönlicher Perspektiven, die aus der chaotischen Lebensweise resultierten, und häufigen Festnahmen aufgrund des Aktionismus meine Politik zum ersten Mal in eine Krise geraten. In der Aufarbeitung hat mir dann das Frankfurter Lupuspapier zu den libertären Tagen 87 geholfen, die Kritik auf den Punkt zu bringen. Ich habe in den Projekten und Kampagnen, in denen ich seit 87 drin war, versucht, diese Kritik umzusetzen. Und das heißt, Kontinuität herzustellen, militante und andere Aktionen sowie Theorie und Praxis ins richtige Verhältnis zu setzen, Mythen abzubauen, aus dem Ghetto herauszukommen. Diese damalige Kritik wurde und wird von einem Großteil der Autonomen geteilt. Trotzdem hat sich seit 87 bis in die scheinbaren Kleinigkeiten, zum Beispiel Uniformzwang, nichts, aber auch gar nichts geändert. Wenn eine politische Struktur sich über Jahre hinweg gegen jede Veränderung als resistent erweist, ist sie offenbar nicht reformierbar. Sie muss auf falschen Grundtheoremen basieren, die jede Änderung verhindern. Jede immanente Kritik, die also nur die Symptome kritisiert, fördert das Weiterbestehen einer grundsätzlich falschen Politik, da sie deren Ursachen nicht erkennt. Deshalb kann unsere Kritik keine solidarische in dem Sinne sein, dass sie das Positive hervorhebt, solange die Grundrichtung nicht stimmt. Dabei entspricht die Schärfe des Artikels weniger dem Anspruch, die Wahrheit gefressen zu haben, als der Tatsache, persönlich einfach nicht mehr so weiterarbeiten zu können. Ich habe in den letzten 6 bis 7 Jahren irgendwo zwischen 10 und 20 Gruppen und ebenso viele Kampagnen durchlaufen. Circa 2/3 der Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, haben sich ins Privatleben zurückgezogen. Einer ist vorübergehend in der Psychiatrie gelandet, einige im Suff geendet, einer hängt an der Nadel und einer hat Selbstmord begonnen. Daran sind mit Sicherheit nicht nur die objektiven Bedingungen oder subjektives Unvermögen schuld. Die autonomen Strukturen haben diese Formen der Resignation und Verzweiflung hervorgerufen oder zumindest begünstigt. Ich selbst habe das Gefühl von Stagnation, leide zunehmend mehr unter den inneren Verhältnissen der Autonomen als unter den gesellschaftlichen Bedingungen. Das ist vielleicht auch ein Privileg von weißen, männlichen Mitteleuropäern. In der Arbeit ist nicht zu spüren, wofür wir kämpfen, und die Tatsache, nie einmal grundsätzlich seine Fragen einbringen zu können, sondern sich immer wieder nur aufs Neue in Kampagnen hineinzustürzen zu können, nervt. Zudem macht die autonome Geschichtslosigkeit vieles schwierig. Da das Wissen um Geschichte nicht als grundsätzliche Voraussetzung für Politik begriffen wird, existiert keine Art kollektives Gedächtnis. Alle fangen immer wieder am Nullpunkt an. Das Einbringen von Erfahrung muss somit als Arroganz verstanden werden. Es ist nicht einmal zu schaffen, die Aktionismus-Erfahrungen weiter zu vermitteln, was eine praktische Erfahrung mit jüngeren GenossInnen fast immer unmöglich macht. Offenbar ist es so, dass alle individuell die Erfahrung machen müssen, dass schlecht vorbereitete Aktionen in 9 von 10 Fällen zwar gut gehen, in einem aber daneben und dass sich häufende Festnahmen zur Krise und bei vielen zum individuellen Ausstieg aus politischer Arbeit überhaupt führen. Es ist unmöglich gewesen, auch nur einen einzigen Genossen vom Aktionismus fernzuhalten. Das haben mit schöner Regelmäßigkeit dann erst die Bullen geschafft. Von der Weitervermittlung theoretischer Erfahrung ganz zu schweigen. Ich weiß zunehmend auch nicht mehr, warum ich überhaupt noch theoretische Texte lese, wenn diese dann auf die Praxis nicht anwendbar sind. Kurz, würde ich so weitermachen, fürchte ich schon sagen zu können, was ich in den Jahren 1999 und 2000 mache. In denselben ghettoisierten Strukturen würde ich zur nächsten WWG-Demo 1999 fahren, 2000 gegen Olympia demonstrieren, vielleicht auch im gerade wieder angeschlossenen Breslau Faschos jagen. Von den GenossInnen von 1991 würde kaum jemand übrig geblieben sein und die neuen und übrig gebliebenen würden erklären, dass sie dass sich in den Strukturen doch gerade wieder etwas bessert und diese Kampagne ganz anders sei. Und vor allem ganz wichtig, weil die Schweine doch gerade wieder. Vielleicht ist das Ganze ja auch nur ein Generationskonflikt. Das Alter der meisten Autonomen und die Dauer ihres Engagements sprechen jedenfalls dafür, dass sie eher eine radikale Jugendkultur als altersübergreifende Bewegung sind und sein können. Auch ihre Kultur und Politik sind von einer spezifischen Jugendphase gekennzeichnet, der der Abgrenzung. Ich sage dies ohne Wertung. Um zu wissen, wofür wir kämpfen, müssen wir uns zunächst von dem abgrenzen, was wir ablehnen. Nur glaube ich, in den Autonomen nicht älter werden zu können, dass ich gegen die Zustände hier bin und einen revolutionären Prozess für notwendig halte, weiß ich. Artikel, in denen zum 250. Mal die Strategien des Feindes analysiert werden, entbehren nicht einer gewissen Langeweile. Meine heutigen Fragen sind andere. Es sind die Fragen, die in der autonomen Szene kaum gestellt werden, weil sie glauben, es genüge, gegen das jeweilige Hauptprojekt entgegenzuhalten und der Rest werde sich dann schon irgendwie irgendwann finden. Es sind zum Beispiel die Fragen danach, wie ein revolutionärer Prozess aussehen kann, die nach der Möglichkeit einer Übergangsgesellschaft, die Frage danach, was an Theorie der letzten 150 Jahre noch an Gültigkeit besitzt. Auch kulturell habe ich mit der autonomen Szene nicht mehr viel am Hut. Die Zeiten, in denen ich es für nötig gehalten habe, in ganz Schwarz und mit Springerstiefeln rumzulaufen, um mir selbst und allen anderen zu zeigen, dass ich auch zu den gefährlichen Autonomen gehöre, sind vorbei. Die verbissene Humorlosigkeit vieler Autonomer hat mich wichtige persönliche Beziehungen wieder außerhalb der Szene suchen lassen. Zudem bin ich es leid, meine Abweichung von der autonomen Norm ständig erklären oder gar rechtfertigen zu müssen. Nochmal ausdrücklich, ich verstehe dies nicht als Arroganz. Wenn das trotzdem so ankommen muss, ist das genau die Folge eines nicht vorhandenen kollektiven Gedächtnisses, die nur die Wahl lässt, entweder Erfahrungen zu verdrängen oder das Lernen aus ihnen individuell einzufordern, was dann eben als Arroganz und Besserwisserei verstanden wird. Das Problem scheinen mir nicht nur die Unterschiede zwischen Älteren und Jüngeren zu sein, sondern die Tatsache, dass für den Umgang mit ihnen keine vernünftige Form vorhanden ist. Ich halte es jedenfalls auch für mich für eine schlechte Lösung, mich wie manche Altautonome auf das Anleiern von Kampagnen und Demoleitung zu beschränken und sich die Jungen immer wieder die Hörner an der Repression abstoßen zu lassen. Wir brauchen euren Mut und ihr unsere Schlauheit. Wenn wir also autonome Politik grundsätzlich in Frage stellen, dann nicht bloß wegen deren mangelnder Effektivität, sondern weil sie ihrem ureigensten Anspruch, subjektive Emanzipation als Voraussetzung des revolutionären Prozesses und umgekehrt zu begreifen, nicht gerecht wird. Der im Folgenden erwähnte Begriff Subjektivismus verhindert gerade die Befreiung des Subjekts. Eine Politik, die aber lediglich einen objektiven Faktor gegen das System darstellt, jedoch keine subjektiven Emanzipation ermöglicht, kann zwar kurzfristige Erfolge erringen, diskreditiert aber auch langfristig jede linke Politik. Auch die SED war ein objektiver Faktor gegen den Kapitalismus. Der Subjektivismus. Hilfsmittel zur Erklärung der Welt. Um zu verstehen, warum sich die im Folgenden erwähnte subjektivistische Theorie bei den Autonomen entwickelte, ist ein Rückblick auf deren Geschichte notwendig. Schon das ist schwierig genug. Da eine eigene Geschichtsschreibung nicht für notwendig erachtet wird, sind wir auf die Rekonstruktion aus alten Zeitungen, Erzählungen der wenigen Szene, Opas und Omas und unsere eigene politische Erfahrung angewiesen. Sicherheit kann dies natürlich nicht bieten. Manches können wir nur vermuten. Zudem müssen wir, da keine klar formulierten Plattformen oder Positionen existieren, aus dem autonomen Wust das herausfiltern, was trotz aller Unterschiedlichkeit Autonome miteinander verbindet. Auch das ist nicht einfach. Die Autonomen entstanden Anfang der 80er Jahre, vor allem im Kontext der Hausbesetzerbewegung, als Erbe der Spontis. Nach dem Niedergang 82-83 blieben viele übrig, die weiterhin revolutionäre Politik machen wollten. Was macht eine revolutionäre Linke in schlechten Zeiten, wenn sie die kritische Aneignung marxistischer Theorie ablehnt, mit dem Hinweis auf die ML-Tradition vor allem der K-Gruppen, und damit auch Begriffe wie gesellschaftliche Bedingungen, materialistisches Denken und Dialektik verwirft? Wie stellt sie sich vor, mehr zu werden, die Verhältnisse zum Tanzen zu bringen? Zum Erklärungsmuster wird der voluntaristische Subjektivismus. Das heißt, dass die Revolution dann stattfindet, wenn die Menschen es wollen. Für die Frage, warum sie es derzeit nicht wollen, bleiben als Erklärung nur Bösartigkeit, Repression und Verblödung durch die Medien und Konsum übrig. Allenfalls kommt noch ein Schuss vulgär-marxistischer Verelendungstheorie hinzu. Dieser voluntaristische Subjektivismus taucht bei den Autonomen in zwei Spielarten auf, die sich aber gut miteinander vereinbaren lassen. Bezüglich des persönlichen Verhaltens. Hieraus folgt die Tendenz zur Selbstmarginalisierung mit ihren Auswüchsen wie Uniformzwang, überhaupt das Herausbilden einer weitgehend einheitlichen Subkultur in allen Bereichen, Punk gegen Klassik etc. Neben diesen unsinnigen Versuchen, bestimmte Geschmacksformen a priori für links zu erklären und andere nicht, und dabei einen gewissen Konformismus zu erzwingen, der bestimmt nicht links ist, sind die ewigen persönlichen Anspruchsdebatten Folge dieser Spielart des Subjektivismus. Nun ist es gewiss so, dass das Persönliche nicht vom Politischen zu trennen ist und insofern auch persönliche Verhaltensweisen zu diskutieren sind. Problematisch ist aber, dass über allem der Anspruch nach fehlerfreiem Verhalten schwebt und dabei nie die Ausgangsbedingungen der Einzelnen berücksichtigt werden. Es ist einfach unsinnig, ein Verhalten einzufordern, das eben erst in einer befreiten Gesellschaft möglich ist und nicht unter den derzeitigen Bedingungen. Die Gnadenlosigkeit, mit der gegen alle vorgegangen wird, die diesen Ansprüchen nicht genügen, verhindert gerade eine Weiterentwicklung der Einzelnen. Um konkret zu werden, natürlich gibt es auch hier Grenzen für Spielräume. Vergewaltiger etc. haben in linken Gruppen nichts zu suchen. Wer aber zum Beispiel Eifersucht zur unzulässigen Verhaltensweise erklärt, baut eine innere Repression auf, die dem Einzelnen nur das permanente Gefühl ihrer Ungenügsamkeit geben kann oder zur Selbstverleugnung führt und zudem eine Thematisierung der Schwierigkeiten unmöglich macht. Der Versuch, durch vorbildhaftes persönliches Verhalten die Ungerechtigkeit der Welt bekämpfen zu wollen, erinnert an christliche Methoden. Kein Wunder, dass verbissene Humorlosigkeit ihren Einzug hält und viele Autonome moralinsauren Protestanten ähnlich sind. Bezüglich politischen Verhaltens: Wenn gesellschaftliche Veränderung nicht von gegebenen Bedingungen abhängt, sondern vom subjektiven Wollen, und wenn die Wahl der Mittel daher nicht von der Situation abhängt, sondern das militanteste Mittel immer das Beste ist, da der Staat auf dieses am heftigsten reagiert, ist der oder diejenige am konsequentesten, der oder die am häufigsten militante Mittel einsetzt. Das ist letzten Endes der Kern der Anti-Imp-These vom Bruch mit dem System und Ursache des autonomen Aktionismus. Vielleicht sind die Unterschiede zwischen der jetzigen RAF und Anti-Imps und den Autonomen ja auch nicht größer als in der Betonung der verschiedenen Subjektivismen. Während die RAF/Anti-Imps den politischen Bruch als ausreichend betrachten, legen die Autonomen genauso viel oder mehr Wert auf den subkulturellen. So erklärt sich auch die autonome Ghetto-Mentalität. Wer sich einem politischen Prozess nicht als eine Annäherung verschiedener gesellschaftlicher Gruppen bei bestehen bleibender Unterschiedlichkeit vorstellen kann, sondern glaubt, dass die ganze Welt so werden müsse wie die eigene Szene, kann nur ein instrumentales Verhältnis zu anderen entwickeln. Deshalb, und weniger wegen des Rassismus in uns, sind die Flüchtlinge jetzt Objekt autonomer Bemühungen, so wie es 86 die OberpfälzerInnen waren. Sie werden ebenso wie die fallen gelassen werden, wenn sich herausstellt, dass diese keineswegs beabsichtigen, Teil der Szene zu werden. Der Subjektivismus wirkt sich aber auch zerstörerisch auf den vielbeschworenen kollektiven Prozess aus. Im Schlepptau hat er einen Objektfetischismus. Das heißt, Politik ist letzten Endes kein sozialer Prozess, sondern die Steigerung von militanten Aktionen, Demos etc. Und an der Zahl militanter Aktionen und Demos lässt sich demzufolge der Reifegrad einer Linken erkennen. Folge davon ist wiederum die These, wir kommen nur in unseren Kämpfen zusammen, die von manchen theoretisch vertreten wird, sich vor allem aber in der praktischen Arbeit zeigt. Noch jedes Mal, wenn wir uns aus politischen Gründen an der aktuellen Kampagne nicht beteiligen mochten oder persönlich einfach nicht konnten, sind wir so gut wie vollständig aus der Szene herausgefallen. Die Einzelnen werden so zum Rädchen im Getriebe, die nur dann in einem revolutionären Prozess als wertvoll betrachtet werden, wenn sie einen Output an Aktionen hervorbringen. Dies ist aber nichts anderes als kapitalistisches Denken, das die Einzelnen nach dem Wert ihrer erbrachten Leistungen misst und Leistung als Voraussetzung der Freiheit begreift. Subjektivismus bedeutet den Verlust innerer Demokratie. Die innere Demokratie, Demokratie nicht im Sinne parlamentarischer Demokratie, sondern als Möglichkeit, die Vorgänge innerhalb der eigenen Gruppe oder Organisation zu beeinflussen, ist Voraussetzung für jede emanzipative Politik. Diese ist bei den Autonomen nicht gegeben. Kritik kann nur als unverbindliche Aufforderung geäußert werden, die aber, da keine bewusste Planung möglich ist und die Formen autonomer Politik a priori gegeben sind, wirkungslos bleiben muss. Auch dies resultiert aus dem Subjektivismus. Wo es nicht mehr um die Anpassung der politischen Formen an die gesellschaftlichen Bedingungen, sondern um bloße Steigerung der Leistung der Einzelnen geht, ist grundsätzliche Kritik überflüssig geworden. Aus demselben Grunde waren die realsozialistischen Staaten unfähig, zum Beispiel der Unproduktivität der eigenen Wirtschaft mit ihrem politischen Diskurs zu begegnen, sondern konnten diese nur dem Gegner zuschreiben und mit Appellen antworten, die eigene Leistung zu steigern. Sie unterlagen dem Fehler, ihre Form des Sozialismus nicht für eine mögliche, sondern für die immer und zu allen Zeiten einzige mögliche zu halten. Der Versuch, sich außerhalb der Geschichte zu stellen, wurde mit ihrem Verschwinden bestraft. Zur Hilflosigkeit und Ohnmacht gegenüber einer als nicht veränderbar angesehenen Gesellschaft tritt damit die Hilflosigkeit und Ohnmacht gegenüber der unveränderbaren, kaum einmal beeinflussbaren Szene. Das autonome Organisationsmodell als Antwort auf die Ära des Massenkonsums. Die Ursache dafür, dass autonome innerorganisatorische Demokratie für unwichtig erachten, liegt aber auch in ihrer falschen Gesellschaftstheorie. Wäre die hauptsächliche Ursache gesellschaftlicher Unterdrückung in den Metropolen tatsächlich Repression und Überwachung, könnte ein Organisationsmodell, das die Individuen der Überwachung und dem Zwang zu gesellschaftlichem Konformismus entzieht, tatsächlich eine gewisse subjektive Emanzipation ermöglichen, wenn auch nur wenig politisch erfolgreich agieren. Die Gesellschaft der BRD der 80er und 90er Jahre besteht aber zunehmend darin, dass ihre Individuen atomisiert, Handlungen ihres Sinns für gesellschaftliches Zusammenleben entleert werden und kaum noch Kommunikation über kleine Gruppen hinaus stattfindet. Linke Politik begeht eine Todsünde, wenn sie in dieser Situation nicht die gesellschaftliche Zersplitterung durch Organisierung aufzuheben versucht, sondern das Erfolgsmodell des kapitalistischen Staates als einzige Möglichkeit für emanzipatives Handeln darstellt. Die Bekämpfung von Individualisierungsprozessen ist nicht durch Organisierung in ebenso zersplitterten Kleingruppen möglich. Rückblickend kann damit auch erklärt werden, warum die Autonomen Anfang der 80er Jahre eine größere Wirksamkeit hatten als heute. Sie waren die letzte, vielleicht einzige Möglichkeit, Antwort der Linken auf das Modell Deutschland, was heißt institutionalisierte Konfliktlösungen, Integration gesellschaftlicher Widersprüche durch Massenkonsum, standardisierte Lebensmodelle von der Einbauküche bis zum mit 20 in einen Beruf bis zur Rente und der Kleinfamilie als gesellschaftlicher Norm. Sich diesem Anpassungszwang entgegenzustellen, hatte Anziehungskraft. Zumal der Anpassungszwang eher ideologischer als ökonomischer Art war. Von Sozi oder BAföG leben war noch möglich. Diese Voraussetzungen sind heute nicht mehr gegeben. Die Ablehnung der Kleinfamilie ist das Erfolgsrezept der Yuppies. Flexibilität und Spontanität ist die Voraussetzung für Karriere. Massenkonsum wird durch Luxusware einerseits und Billigläden andererseits ersetzt. Die Unterschiedlichkeit von Lebensmodellen ist zumindest in Großstädten keine Provokation mehr, sondern Voraussetzung für Spaltung in Hunderte von Interessensgrüppchen. Subkultur besitzt damit keine Sprengkraft mehr, sondern fügt den verschiedenen Lebensmodellen lediglich noch ein weiteres hinzu. Hartmannismus und Flüchtlingskampagne. Die Theorie wird der Praxis angepasst. Bis Hoyerswerda haben wir uns gefragt, warum die autonome Flüchtlingsarbeit so seltsam verläuft. Warum sitzen Gruppen ein halbes Jahr im trauten Kreis und reden über ihren Rassismus, ohne einen Flüchtling auch nur mal aus 5 Meter Entfernung gesehen zu haben? Wir kennen solche Gruppen. Warum gibt es seit 5 Jahren Anschläge der RZ zu dem Thema, die in keiner Weise mehr dem alten RZ-Anspruch gerecht werden, in Verbindung zu einer Bewegung zu stehen, geschweige denn die zu erreichen, denen sie solidarisch zugedacht waren, ohne dass dies von den RZ nur einmal kritisch reflektiert worden wäre? Warum haben die Autonomen bis Hoyerswerda kaum einmal ihren traditionellen aktionistischen Arbeitsbereich übernommen, das heißt, die Flüchtlingsheime vor Angriffen zu schützen? Dazu müssen wir noch einmal einen Blick in die autonome Geschichtstruhe werfen. dass die autonome Politik unzureichend war, war am Ende der Anti-AKW-Bewegung nicht mehr zu übersehen. Mit der weitgehenden Integration der Grünen und der Alternativbewegung in das politische System war der nationale Bezugsrahmen der Autonomen verschwunden. Die Befreiungsbewegungen im Trikont stagnierten und wiesen zum Teil revisionistische Tendenzen auf, wie zum Beispiel in Nicaragua. Wollten die Autonomen weder einen richtigerweise unmöglichen Rückgriff auf alte politische Bezüge wie die Sowjetunion oder die Arbeiterinnenklasse versuchen, noch ihre eigene Politik radikal in Frage stellen, blieb nur noch ein revolutionäres Subjekt, das die BRD-Linke in den letzten 20 Jahren noch nicht ausprobiert hat. Die verelendeten, aber unorganisierten Massen des Trikont und mittlerweile Osteuropas. Das Sympathische an ihnen war zudem, dass ihre Struktur der Autonomen sehr nahe schien. Ohne jegliche Organisation, daher nur zu spontanen Aufständen oder individuellem Verweigern fähig. Ohne historisches Bewusstsein und langfristige Konzepte agierend. Der autonome Operaistenflügel setzte dem noch eins drauf und kreierte den sogenannten neuen Anti-Imperialismus. Detlef Hartmann und andere begingen dabei den verhängnisvollen Fehler, nicht mehr die eigene Praxis kritisch zu betrachten, sondern sich das Bild von der Wirklichkeit nach der eigenen Praxis zu machen, sodass die verelendeten, unbewussten Massen zur eigentlichen Triebfeder der Geschichte wurden. Zur näheren Kritik der Materialien für einen neuen Anti-Imperialismus finden wir auch die Broschüre mit den überlieferten Vorstellungen radikal brechen, der autonomen Studis Bolschewiki aus Freiburg interessant. Die mangelnde autonome Theoriebildung ermöglichte es den Hartmannisten, diesen Unfug ohne größeren Widerspruch monatelang, zum Beispiel in der IWF-Kampagne oder der Berliner Vorbereitung bezüglich Golfkrieg, zum Beispiel Interim Sondernummer, verbreiten zu dürfen. Besonders bedauerlich ist, dass sie ihre Thesen nach aktuellen Ereignissen, die sie hätten widerlegen können, nicht überprüft haben. Wenigstens die abstruse These, dass Jelzin im Moskauer Putsch nur der Kaspar der sowjetischen Massen gewesen sei, hat noch eine Gegenmeinung gefunden, siehe Interim. Ansonsten ist der Hartmannismus eine Tendenz, die, je mehr sie sich durchsetzt, bewirkt, dass die Autonomen jenseits von Gut und Böse dastehen. Natürlich ist Flüchtlingsarbeit bitter notwendig. Der Schutz vor Anschlägen ebenso wie Rechtsberatung und Pressearbeit. Dies, weil Linke immer die Aufgabe haben, gesellschaftliche Brüche wahrzunehmen, Unterdrückte zu unterstützen und zu ihrer Selbstorganisierung beizutragen. Da sich die Flüchtlinge aber als revolutionäres Subjekt ausgeguckt wurden und dafür nicht einmal Fakten angeführt werden können, weil völlig im Unklaren bleibt, wie sie von der Klasse an sich zur Klasse für sich werden können, wird zum einen die Kampagne baden gehen und sich zuvor ein instrumentelles Verhältnis zu den Flüchtlingen einstellen. Vielleicht hat der Vorwurf des Rassismus und Eurozentrismus gegen die Autonomen hier einen Teil seiner Ursache. Schlimm ist nur, dass der Subjektivismus sie daran hindert, diesen Vorwurf als einen inhaltlich an die eigene Theorie und Praxis zu begreifen, sondern wieder nur als Bezug auf individuelles Fehlverhalten interpretiert werden kann. Die Tübinger Unterstützungsgruppe schreibt zum Beispiel: Als unser kleiner Bio-Eintopf nicht ankam, merkten wir, dass auch wir so etwas wie Dankbarkeit erwartet hatten. Aus der Interim 150 oder Radikal 143. Wir glauben, dass dies lediglich Folge eines instrumentellen Verhältnisses zu den Flüchtlingen sowie der Ghettobildung und der sich selbst als politische Elite begreifens ist. Wer andere instrumentalisiert als Rettungsanker in der eigenen politischen Not, hat kein Interesse an ihnen. Das führt halt dazu, gar nicht auf den Gedanken kommen zu können, dass der beliebte Volksküchen-Eintopf anderen nicht schmecken könnte. Und es erklärt auch, warum manche autonome Flüchtlingsgruppen glauben, ohne Kontakt zu Flüchtlingen arbeiten zu können. Die Flüchtlingskampagne ist vermutlich der letzte Rettungsanker der Autonomen. Danach bleibt ihnen nur, wie es sich jetzt schon andeutet, sämtliche Theorie- und Praxisansätze der letzten 10 bis 20 Jahre zu einem unsäglichen Brei von beliebig zu verwendeten Versatzstücken zu verwursten. Die Folgen sind aber noch schwerwiegender. Die Hinwendung zu einer rein internationalistischen Politik, wie sie die RAF bereits Anfang der 70er Jahre begonnen hat, ist das Eingeständnis, auf die Widersprüche im eigenen Land keine Antwort mehr zu haben und auch keine mehr haben zu wollen. 2 Jahre hat die BRD-Linke es kaum für notwendig gehalten, mit den Menschen in der Ex-DDR eine gemeinsame Politik zu versuchen. Lediglich zum Faschoklatschen taucht sie dort auf. Ein reiner Abwehrkampf gegen Rassismus und Faschismus wird aber zum Scheitern verurteilt sein. Internationalistische Politik basiert auf Politik im nationalen Rahmen und an den Widersprüchen im eigenen Land, genauso wie Solidarität auf dem Versuch der subjektiven Emanzipation basiert. Die autonome Theorie zur Flüchtlingskampagne legitimiert damit im Nachhinein auch das eigene, selbstgewählte Ghetto im Sinne einer self-fulfilling prophecy. Erst macht Mann, Frau kaum Politik mit den Deklassierten im eigenen Land, woraufhin sich diese immer nach rechts wenden, womit dann wieder Argumente gegeben sind, nichts mit ihnen versuchen zu wollen. Einige Antworten auf Lieselotte Pulver und Herrn Hübel. Auf Herrn Hübel wollen wir nur an 2 Punkten eingehen, wo er unseres Erachtens nicht nur polemisiert, sondern weiter verbreitete Einstellungen vertritt. Ansonsten scheint er unter jener vielleicht typisch deutschen intellektuellen Feindlichkeit zu leiden, unterschwellig mit dem beliebten Vorwurf gekoppelt, wir würden von der Schreibmaschine herab die Aktiven betrachten und selbst nichts Praktisches machen. Ach, Herr Hübel. Um sich jedoch noch etwas Respektabilität zu verschaffen, muss sich der gepeinigte Leser am Schluss noch einige Sätze des Gründers der KPI anhören, die sich in den 60er und 70er Jahren genügend mit der italienischen Autonomia-Bewegung geprügelt hat. Erstens kann Herr Hübel als Kommunistenfresser nicht mehr zwischen der KPI der 20er Jahre und der des historischen Kompromisses mit der Christdemokratie der 70er Jahre unterscheiden. Und zweitens verkennt er dabei, dass gerade die Gramsci-Rezeption eine wichtige Rolle im Aufbau einer Linken jenseits der KPI gespielt hat. Zitat: Dass die Autonomie kein widerspruchsfreies, homogenes Gebilde ist, sondern ein bunter Haufen, der sich zudem ständig im Wandel befindet, gegen Repression aber relativ unanfechtbar ist und trotzdem Kontinuität, eine kontinuierliche Politik zustande bringt, empfinde ich gerade als Stärke. Zitat Ende. Wir haben zuvor schon einmal einiges dazu gesagt, wollen hier aber noch mal betonen, dass Herr Hübel hier dem Fehler aufsitzt, den äußeren Schein der Autonomie mit dem inneren Sein zu verwechseln. So glauben wir, dass sich außer den jeweiligen Modethemen und der weitgehenden Auswechslung der KämpferInnen nicht viel wandelt. Und dass die Repression zwar nicht oder kaum die Autonomen als solche zerschlägt, aber dies hat nichts mit der Organisationsform zu tun, siehe die massenhafte Einknastung der italienischen Autonomia, aber die einzelnen Autonomen in einer Härte trifft, die gerade in Ermangelung einer Organisation kaum aufgefangen werden kann. Zu Lieselotte Pulver ist es schwieriger, etwas zu entgegnen, da sie in einer immanenten Logik durchaus recht hat. Da prallen zwei Weltbilder in der Herangehensweise aufeinander, die es schwierig machen, sich zu verstehen. Richtig ist auf jeden Fall, dass es einem faktischen K.O. in der 100. Runde gleichkäme, würden wir jetzt alle linken Gruppen an einen runden Tisch versammeln und eine gemeinsame Analyse und Strategie ausarbeiten wollen. So würden sich alle doch nur ihren alten Senf gegenseitig um die Ohren hauen wollen, ohne eine Bereitschaft, die eigenen Positionen radikal zu hinterfragen, hat dies tatsächlich keinen Sinn. Zitat: Deine Kritik, die Themen Flüchtlinge, Umstrukturierung, wären als Reaktion auf Reformismusangst von Linksradikalen besetzt worden, ist echt frech. Solidarische Kritik heißt für mich, die Menschen erstmal wenigstens zu fragen, als einfach Behauptungen in die Welt zu setzen. Zitat Ende. Natürlich sind die Themen nicht bewusst aus diesem Grund besetzt worden. Das ist aber auch gar nicht unser Kritikpunkt. Nur, da die autonomen Strukturen keine bewusste Planung ermöglichen, sie also nur unbewusster Reflex auf die herrschenden Bedingungen sind, ist es für eine politische Einschätzung vollkommen belanglos, nach den Motiven der Einzelnen zu fragen, da diese mit der praktischen Politik nicht viel zu tun haben. Kritik hat dann vielmehr die Aufgabe, herauszufinden, warum sich in dieser oder jener Situation zwangsläufig jene neue Linie entwickeln musste. Wir behaupten nichts weiter, als dass die Autonomen unbewusst das Richtige getan haben, wollten sie als Autonome überleben, nämlich nach 68 die Themen besetzt haben, auf die noch nach autonomer Art Politik gemacht werden konnte. Wie weiter? Nun ist es nicht so, dass wir hier nur pure destruktive Kritik leisten wollen und keine eigenen Ideen hätten. Wir können zwar, und das ist auch gut so, kein perfektes Modell für die revolutionäre Linke der BRD der 90er Jahre entwickeln, aber wir hätten zumindest einige konkrete Vorschläge für die nächsten Schritte. Bestandsaufnahme linker Politik in der BRD und die Bereitschaft, die eigenen Ansätze, nicht revolutionäre Politik an sich, radikal zu hinterfragen. Ebenso Überprüfung linker Theorie der letzten 150 Jahre auf ihre Brauchbarkeit, insbesondere nach dem Scheitern des realen Sozialismus und des Stagnierens der neuen Entwürfe linker Politik seit Anfang der 60er Jahre. Bereitschaft, eine Organisationsdebatte zu führen und ebenso die Bereitschaft, Politik wissenschaftlich und nicht emotional zu begründen. Dabei gleichzeitiges Drinbleiben und Ausbauen der Arbeit in den Teilbereichen, in denen tatsächlich Kontakte zur Außenwelt bestehen und die nicht lediglich wieder in einem halben Jahr vergessene Modethemen sind. Fraglich ist aber, ob wir uns mit unseren Ideen nicht etwas husten können. Ob also nicht genau der Subjektivismus, der politische Aktionen unabhängig von gesellschaftlichen Bedingungen produziert, ein Erkennen der Notwendigkeit der Änderung linker Politik verhindert, ob unsere Diskussion nicht damit als überflüssig abgetan und uns der Verratvorwurf gemacht wird. Dies wird die Diskussion zeigen, so sie zustande kommt. Heinz Schenk. Schlusszitat: Erwarte keine andere Antwort als die deine. Bertolt Brecht.